Man wird geboren, kommt auf die Welt, wo einem erstmal nichts fehlt. Wohl behütet in Muttersamen, ohne Sorgen, ohne Geld. Man lernt laufen und sprechen und zu schreien und zu lächeln. Noch ist alles, wie es sein soll, noch ist alles so toll. Im Kindergarten werden erste Kontakte gepflegt. Die ersten Regeln dieser Welt werden dir auferlegt. Dann geht es ab in die Schule, dort schreien die Lehrer laut Ruhe. Und Robert der Coole, der pisst dir in die Schuhe. Dann wird der Wettkampf verhärtet und du wirst bewertet. Und dann schließend verwertet, auseinandergezerrt. Drei geteilt, eine Generation, die zusammengehört. Alte Freundschaften werden dadurch einfach zu zerstört. Die Schlauen werden immer schlauer, doch der Bauer bleibt der Bauer. Die Schlauen werden immer schlauer, doch der Bauer bleibt der Bauer. Man wird ins System integriert, stetig manipuliert, Regeln runtergebetet, bis es der Letzte kapiert. Von Hass hypnotisiert und durch Gesetze regiert, eigenes Denken ignoriert, mit Babylon infiziert.